jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch! Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon heißt Sebastian Pastewka. Ganz herzlich willkommen. Dies ist Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast. An dieser Stelle teilen wir Woche für Woche Ihre Begeisterung an kleinen, feinen Hörspielklassikern, an knisternden Qualitätskrimikamellen. Wir wiederholen hier skurrile oder spannende oder merkwürdig aus der Zeit gefallene Radiokrimis. Ich höre immer eine Radiostation an. Prima, aber hier im Podcast geht es schneller. Jeden Donnerstag greifen wir ins Archiv, finden dort das Radiofundstück der Woche und stellen es sofort in die Audiothek. Kein Mucks wird von allen ARD-Anstalten und dem Deutschlandfunk Kultur präsentiert. Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Genau. Und der Klassiker, den wir diesmal für Sie haben, der ist was ganz Besonderes. Eine Überraschung. Ein Hörspiel, das wir bei der Recherche zunächst gar nicht als das Hörspiel begriffen haben, das es ist. Ich kann das alles nicht begreifen. Dieses Geheimhörspiel, wenn man so will, das kommt von diesem Sender. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie... Aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks haben wir eine äußerst spannende und ungewöhnliche Krimiproduktion für Sie, die nach einem Roman eines weltberühmten Schriftstellers entstand. Und wenn ich Ihnen sage, dass eine der beteiligten Darstellerinnen des Hörspiels den Namen Theodolinde Müller trägt, dass es um eine Wachstuchtasche geht, dass die Polizei ihre Suchmeldungen in einem Aktualitätenkino durchsagen lässt und dass das Wort Beefsteak noch Biffstick ausgesprochen wird, dann wissen Sie, dass wir in den 50er Jahren sind. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier von Georges Simenon. Die vielen Geschichten des belgischen Schriftstellers Georges Simenon zeichneten ein atmosphärisch eindringliches Bild kleinbürgerlicher Milieus. Seine Krimis spielen überwiegend in Frankreich. Und Simenons Protagonisten, also die Berthiers dieser Welt, sind Durchschnittsbürger, deren langweilige Leben eigentlich nichts hergeben, wäre da nicht die Möglichkeit des Abweichens, des Ausscherens. Mit diesem Schritt wird alles anders. Plötzlich tut sich ein Abgrund von Überraschungen auf, schönen wie bösen. Georges Simenon wäre dieser Tage 120 Jahre alt geworden. Ich bin Kommissar Maigret. Bitte treten Sie ein. Danke. Und natürlich wurde der Kommissar Jules Maigret zu Simenons bekanntester Figur. Simenon war ein Vielschreiber. 75 Maigret-Krimis, 120 sogenannte Non-Maigret-Romane, dazu Erzählungen, Reportagen, Essays und noch einmal rund 1000 Kurzgeschichten unter verschiedenen Pseudonymen umfassen sein Werk. Und diese Mischung hat es der Literaturkritik nicht einfach gemacht. Simenons erste Maigret-Romane wurden bereits in den frühen 30er Jahren in verschiedene Sprachen übersetzt. In Deutschland kamen sie erst in den 50er Jahren an. Radio Saarbrücken. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Hörspiele. Kommissar Maigret. Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar, Gott sei Dank. Sie wissen schon, was los ist. Ja, ich weiß. Der graue Wagen im Plus mit der Leiche einer Frau in der Kofferkiste. Ja. Die ältesten Simenon-Hörspielproduktionen aus Deutschland entstanden 1953. 10-mal spielte Theo Schulte den Kommissar Maigret für Radio Saarbrücken, doch nicht alle Folgen sind erhalten. Es kamen weitere, unter anderem im RIAS, dem Sender Freies Berlin, dem Schweizerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Ihr Maigret. Tag, Herr Kommissar. Ja, warte eben, Inspektor Lukas mit einem Bericht, der kommt dann mit. Das ist der Schauspieler Leonard Steckel als Maigret. Ich habe Inspektor Torrance in Concarneau sitzen. Er hat eine ganz gute Nase. Leonard Steckel spielte die Figur einmal im WDR und weitere 6-mal für den Südwestfunk. Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Mhm. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. 1959, Leonard Steckel in Maigret und die Unbekannte. Und jetzt... Hören Sie doch mal hier. Haben Sie schon die Morgenzeitung gelesen, Lonjon? Ich habe noch nicht Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Hm. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Ja, Potzblitz, hier ist die alternative Version von Maigret und die Unbekannte mit Paul Dahlke. Maigret. Maigret. Das ist nämlich die spannende Maigret-Radio-Klassiker-Serie vom Bayerischen Rundfunk. 6 Folgen mit Paul Dahlke und Gaststars wie Hans Klarin, Hanne Wieder, Wolfgang Büttner, Bertha Drews, Horst Frank, Klaus-Jürgen Wussow und vielen anderen. Und genau diese 6 Folgen, also diese 6 Geschichten, waren 2 Jahre vorher baugleich auch im Baden-Badener Südwestfunk produziert worden. Also mal wieder ein Hörspiel-Paralleluniversum. Chef, ich hätte einen Vorschlag. Ja? Sie lachen mich bestimmt wieder aus, weil... Aha, hängt wieder mit Fotografieren zusammen. Ja. Nicht nur Steckel und Dahlke haben die Pfeife rauchende Ermittlerlegende in den ersten Hörspielen verkörpert. Auch Wilhelm Borchert, Gustav Knuth, Hans Hässling oder Heinz Klevenow. Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik. Und natürlich entstanden auch Filme und Fernsehserien mit Maigret-Fällen. Die erste Adaption lief schon 1932 in Frankreich im Kino mit Pierre Renoir. Später spielten Charles Laughton, Jean Gabin, Gino Cervi, Heinz Rühmann, Rupert Davis, Bruno Cremer und zuletzt Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean und Johnny English, die Rolle. Einen Großteil der deutschen Radiobearbeitungen, also den Weg vom Buch zum Hörspielskript, besorgte in den 50ern dieser Mann hier. Hörspiel nach einem Roman von Georges Simenon. Funkbearbeitung und Regie Gerd Westphal. Gerd Westphal war Schauspieler, Hörfunkdramaturg und vor allem Rezitator. Kaum ein Buch, das je geschrieben wurde, hat Westphal nicht fürs Radio oder als Hörbuch eingelesen. Erinnern Sie sich bitte genau. Wir sprechen immer noch vom 2. August. Das ist Gerd Westphal. Er war der erste Hörspielleiter von Radio Bremen. 1953 wechselte er zum Südwestfunk. Hier entstanden ein Großteil der Non-Maigret-Radiofassungen. Hier ist der Südwestfunk. Und eben die sind heute einen zweiten Blick, ein zweites Ohr wert. Die Non-Maigrets sind dramatischer als die Maigret-Hörspiele, aber ebenso glänzend besetzt. Hier etwa mit dem damaligen Kinostar Hans-Christian Blech. Dass mit diesem Anruf das begann, was mein Leben zu zerstören droht. So wie ein Leben überhaupt nur zerstört werden kann, so ahnte ich damals vor 5 Tagen auch nicht einen Bruchteil davon. Und niemand ist da, der mir hilft. Niemand, der mich auch nur verstehen will. Dieses Stück, Die Brüder Rico, spielt in den USA. Auch dort hat Georges Simenon lange gelebt und wusste also, über was er schrieb. Eine Gangstergeschichte im Milieu zwielichtiger Businessleute. Hans-Christian Blech spielt einen Ausputzer und nun holt ihn die Vergangenheit ein. Damals war noch die Rede von den Schnapsbaronen, die während der Prohibition groß geworden sind. Man sprach ganz allgemein von dem Gang. Der Bande. Die Brüder Rico, ein Hörspiel von 1957. Und erstaunlicherweise führte hier Leonard Steckel, den wir eben als Maigret gehört haben, die Regie. Ich habe mich stets an die Spielregeln gehalten. Nicht nur Hans-Christian Blech sprach in den frühen Simenon-Hörspielen, sondern auch dieser Mann hier. Für mich, François Dange, gibt es keine Gegenwart mehr. Gewiss, ich bin mit dem Leben davongekommen. Ich werde weiterleben, werde essen, trinken, schlafen. Aber ich habe keine Hoffnung. Ja, natürlich ist das der unvergleichliche Hans Petsch. Darauf gründet sich meine letzte Hoffnung. Sie wird da sein. Die Ehe der Bébé Dange, so heißt dieses Stück, und sie scheitert absolut raumgreifend in diesem Familiendrama mit Hans Petsch, Gisela Mattesent und Josef Dahmen von 1954. Doch zurück zu Gerd Westphal. Wir sprechen immer noch vom 2. August. Mitte der 60er Jahre bearbeitet und inszeniert Gerd Westphal eine ganze Reihe von Non-Maigret-Hörspielen. In diesem spielte er selber mit. Sie waren mit Frau Josiane Despierres in dem Hotelzimmer, das sie das Blaue Zimmer nannten. Das Blaue Zimmer, ein Simenon-Roman von 1963. Das erste Hörspiel ist von 66. Erinnern Sie sich an die Einzelheiten? Hier geht es um die Verstrickungen zweier Menschen, die eine zu leidenschaftliche Liebesaffäre pflegen, aber eigentlich verheiratet sind. Ich ging also in das Badezimmer und tupfte mit einem Handtuch auf meine Lippe. Es spielen Hans-Helmut Dicko und Gisela Höter. Habe ich dir wehgetan, hat Josiane gefragt. Habe ich dir wehgetan, Toni? Nein. Bist du mir böse? Nein. Habe ich dir wehgetan? Habe ich dir wehgetan? Nein. Bist du mir böse? Nein. Hui, das war ein Zeitsprung. Das sind Thomas Leubel und Judith Rosmeier in der 2020er Hörspielfassung von Das Blaue Zimmer. Bis heute werden Simenon-Vorlagen als Hörspiele produziert. Der Norddeutsche Rundfunk hat zuletzt eine ganze Reihe von Non-Maigrets neu vertont, darunter beispielsweise auch die Phantome des Hutmachers. Wir springen wieder zurück in der Radiohistorie zum angekündigten Hörspiel.

Weil wir da mit einem Schlag so viel aufreißen konnten, dass wir ein für alle Mal aus dem Dreck waren. Und Bertie? Louis wollte ja nicht mitmachen. Dass er sah, dass ich von meinem Plan nicht abzubringen war, wollte er alles verpfeifen. Ich habe ihn gerade noch erwischt, bevor er zu Ihnen wollte, Herr Kommissar. War das unbedingt notwendig? Notwehr, Herr Kommissar. Aha. Ich habe Louis gebeten, es sich zu überlegen, noch auf den dunklen Hof. Aber? Er wollte nicht. Louis, habe ich gesagt, nach diesem Ding sind wir ein für alle Mal raus aus dem Dreck. Und was hat Louis gesagt? Nein, hat er gesagt. Nein, da mache ich nicht mehr mit. Ich töte keinen anderen, damit ich aus dem Dreck raus bin. Es geht um Leben oder Tod. Aber lieber will ich tot sein, als einen anderen Menschen ums Leben bringen. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier. So nannte Peter Glas, der auch die Leitung der Sendung hatte, seine Funkfassung der Kriminalgeschichte Maigret und der Mann auf der Bank von Georges Simenon. Deutsche Übersetzung Barbara Klau und Hans-Jürgen Wille. Die Hauptpersonen und ihre Darsteller waren Frau Berthier, Charlotte Scheier-Herold, Leonie Garouche, Elisabeth Göbel, Antoinette Mascher, Ingeborg Hoffmann, die Hausmeisterin, Edith Schulze-Westrum, die Zimmervermieterin, Ida Wüst, Monique, Eva Ingeborg Scholz, Albert, Hans Clarin, Marco, Kurt Meisel, der junge Kommissar, Robert Graf und der alte Kommissar, Otto Wernicke. Gong, das ist ein Hammer. Ja, da sind wir alle reingefallen. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier ist gar kein Non-Maigret, sondern ein wirklicher Maigret. Georges Simenon schrieb die Vorlage 1952. Es war der 41. von insgesamt 75 Maigret-Romanen. Die gelben Schuhe des Herrn Berthier ist Maigret und der Mann auf der Bank. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Warum wir hier einen Kommissar ohne Namen erleben durften. Maria Poll, ewige Ansagerin aller frühen Hörspiele aus dem Bayerischen Rundfunk, hat die Sache für uns aufgelöst. Und, haben Sie es gemerkt, sie machte das nach dem Ladies-First-Prinzip. Zuerst die Damen, dann die Herren. Ein paar Namen hat sie aber unterschlagen. Die Rundfunkarchivdatenbank weiß mehr. Vor allem wurde Fritz Strassner als Herr Berthier vergessen, Ida Wüst als Vermieterin, Ingeborg Wutz und Margarete Bennecke als Kellnerinnen, Hildegard Dickmann als Telefonistin, Christian Marschall als Kellner, Hans Pössenbacher als Verkäufer, Alfons Teuber als Polizist und die eingangs erwähnte Theodolinde Müller als Arlette. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Juni 1955 im Bayerischen Rundfunk. Wir wiederholten die gelben Schuhe des Herrn Berthier bzw. Maigret und der Mann auf der Bank zum 120. Geburtstag des Autors Georges Simenon. Tja, und sollten Sie jetzt Lust auf weitere Simenon-Hörspiele haben, dann hätte ich eine Idee. Ich habe ja vorhin einige davon angespielt. Die sechsteilige Maigret-Krimireihe mit Paul Dahlke aus dem Bayerischen Rundfunk von 1961 und auch die neuen Non-Maigret-Radiofassungen des Norddeutschen Rundfunks von 2020 und 2022 stehen hier nebenan in der ARD. Audiothek. Wir wünschen Ihnen nun eine recht angenehme Nachtruhe. Wenn Sie Ihre Uhr noch einmal vergleichen wollen, es ist jetzt 1 Uhr. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Kurioses aus den Hörspielarchiven. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Unsere laufende vierte Staffel wird für Sie wöchentlich aufgefüllt in der ARD-Audiothek und auch überall sonst. Großartig! Ja, ich darf mich verabschieden. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Alles Gute. Tschüss.